Abschnitt 3 aus Himmelsvolk. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Himmelsvolk von Waldemar Bonsels. Die Frühlingsnacht. Summer nun ein Blumenelf, ein Wunderwesen der Sommernacht, durch das Begebnis, das ich erzählt habe, verbannt worden, auf der Erde der Menschen, Tiere und Pflanzen zu leben. Auf dieser Erde, auf der auch wir für kurze Zeit zu unserer Bewusstheit erwacht sind, dieser Erde der grünenden Fluren, der Wasserläufe, der Berge und Täler, der Tage und Nächte. Das sonst den Elfen bestimmt ist, nur für ein paar Nachtstunden im Mondschein aus ihrem Blumenbett zu erwachen, so erfahren sie von der Erde selbst und von allem Irdischen nur wenig. In blauen Nachtbildern, die vom Himmel silber glänzen, regt sich diese Welt des Wirkens und der Leiden nur flüchtig in ihre Seele ein. Und mit einem fragenden Lächeln versinken sie beim hereinbrechenden Morgen aufs Neue in ihrem Weltenschlaf. Im Tau, im Frühlicht trinken die Pflanzen ihre zarten Seelen und der Wandel der Natur nimmt ihre durchschimmernden Körperchen auf, wie ein Nebel sich in der Sonne verflüchtigt. Die Menschen sehen die Elfen nur selten. Zuweilen begegnen sie Kindern, aber zumeist nur im Traum oder ungesehen, wie auch die Engel, die nur von denen erkannt werden, die sie lieben und an sie glauben. Die Elfen haben große Ähnlichkeit mit den Engeln, aber sie sind wie Kinder und haben von Haus aus keine Beziehungen zum Reich der Liebe und nicht die Allmacht der himmlischen Engel. Aber darüber soll in diesem Buch noch vielerlei gesagt werden. Es ist in der Tat ein großes Ereignis gewesen, dass ein Elf die Erde im Sonnenschein kennenlernte. Wunderbar hat ihr Lebensglanz auf sein Herz und Wesen eingewirkt. Es hat ihn langsam den Irdischen gleichgemacht und ihn in ihr Bereich der Freude und der Schmerzen gezogen. Mitten im Frühling waren die Sinne des Blumenelfen zu seiner irdischen Reise erwacht, zugleich mit den Seelchen unzähliger Blumen und Blüten und in Gemeinschaft mit der erneuten Daseinslust aller Tiere und Menschen. Täglich kamen nun neue Vögel und vierfüßige Tiere auf der Wiese an. Es war sehr schwer, ihre Gestalt und Eigenart rasch zu begreifen. Täglich brachen neue Blumen auf und die Farben und Düfte im Sonnenschein oder im Regen überwältigten zu immer neuem Glück. Wäre den Seelen der Elfen nicht eine tiefe Ahnung vom Wesen alles Lebendigen eigentümlich, so hätte sicherlich sein Herz der Fülle der Eindrücke nicht ohne Verwirrung standgehalten. Ein heimliches Brennen in den Tiefen seiner Brust führte ihn langsam allem näher, was er erkannte. Er wusste noch nicht, dass es Liebe war, die ein stilles Licht in den Kammern des Herzens emporglühte, aber er empfand, dass diese brennende Süßigkeit der Hoffnung und des Heimwehs nach Gemeinschaft seine Führer und seine Freude wurden. Ihm war, als leitete dies hilflose Weh in der Tiefe, in dem Licht immer näher, dieser unfassbaren Fülle, die die ganze Erdoberfläche erstrahlen ließ. Dies Glühen des Verlangens war es, das ihn sehen und lauschen lehrte, so dass er alle Stimmen um sich her verstehen lernte und er erkannte, noch wie in einem Traum, dass dies heiße Begehren seiner Brust nach Zugehörigkeit das eine große treibende Element des Lebendigen um ihn her war. In träumerischem Jaunen schritt er dahin, lernte den Tag und die Nacht begreifen und erbebte vor Glück über ihre Treue. Er sah die Sternbilder, die er wie aus ferner, tiefer Erinnerung einer anderen Jugend wiederzuerkennen glaubte, strahlen, wandern und singen und doch immer gleich bleiben. Er begriff den hohen Himmelsweg des Wassers, das die Sonne aufsaugte und das die Wolken den Irdischen zurückgaben, und liebte über alles den Himmelswiderschein im Tau. Am meisten aber beseligte ihn die gewaltige Sonne, ihre Gnaden waren im Blauen, ihre Milde und Fülle, ihre unaussprechliche Freigebigkeit. Ihren Glanz und ihre Wärme liebte er in betörend hingebender Demut. Sein Vertrauen zu ihr war so groß, dass schon der kleinste Lichtblick ihrer Herrlichkeit ihn wie in einen Rausch von Zuversicht versetzte. Oft konnte er stundenlang dasitzen und in den Tannenwald schauen, durch dessen hohe, gerade Stämme das Sonnenlicht auf das Moos sank und überall helle Inseln von strahlendem Gold grün zurückließ. Die Lichtflecke rührten sich nicht, der Waldboden sah wie ein stiller Teppich mit strahlenden Ornamenten aus. Aber hoch oben in den Kronen rauschte es in einer gewaltigen Lebensmelodie im Frühlingswind, als zögen himmlische Heerscharen im Goldrauschen ihrer Gewänder darüber hin. Dieses Rauschen der Baumkronen verwandelte sein Herz in einen einzigen schimmernden Traum. Ihm war, als erklängen darin die ewige Heiterkeit der freien Bewegung und zugleich die Schwermut der irdischen Fesseln. Als er eines Nachts, nachdem er schon manchen Tag auf der Wiese wohnte, erwachte, lockte der Mondschein ihn aus seiner grünen Höhle im Moosgrund in die Stille der strahlenden Nacht empor. Am Bach waren die Lilien aufgeblüht, sie leuchteten wie Schnee über dem dahinziehenden Wasser. Es war still und kühl und schon nahe die Morgen. Die Stimmen der Nachttiere waren verstummt. Es war Halbmond, aber sein Licht schien so klar, dass die Sterne in seiner Nähe nur Blatt schimmerten. Die Erde umher duftete von Nässe, denn es hatte am Tag vorher geregnet. Als der Elf sich auf einen niedrigen Zweig der Linde setzte, fielen ein paar große Tropfen ins Gras nieder. Auf ihrem kurzen Weg zur Erde blinkten sie auf, kleine, durchschienene Kugeln. Sie trugen Mondlicht durch die Luft und Glanz und Frische. Der Elf sah dem fallenden Wasser nach und dachte an die Pflanzen, die es im Schlaf trinken würden. Wenn die Erde die hellen Tropfen aufnimmt, sah er, so kehrt das Licht zum Himmel zurück. Der Gedanke beschäftigte sein Gemüt. Er rührte die Blätter in seiner Nähe an und sah zu, wie die fallenden Tropfen, erfüllt von Licht, die Pflanzen tränkten. Die Waldtiefe schimmerte schwarz wie Teer, nur die ersten Stämme waren vom Mond beschienen, und zwischen ihnen zogen sich Lichtstreifen in die stille Finsternis hin. »Gibt es auf der Erde ein Fleckchen, so groß wie meine Hand?« dachte er, »auf dem nicht Leben schlummerte?« »Überall, wo Leben pocht, da glüht ein kleiner Lichtherd. Eine Stätte, wo das Licht einmal in Verlangen erwartet und empfangen wird, wo es beglückt und zurückstrahlt. Nichts hat so viele Heimatrechte auf der Erde wie das Licht.« Die Luft wurde von einem Surren erfüllt, das kaum vernehmlich zwischen den schwarzen Stämmen begann, langsam anschwoll und nun beinahe drohend und feierlich über ihm dahinzog. Es war ein großer Wasserkäfer, der sich ein neues Gewässer suchte, um dort den Tag zu verbringen. »Wie mag es ihm in der silbernen Dunkelheit und in der Ruhe der Luft behagen«, dachte der Elf und sah ihm nach. Es wurde wieder still. Dicht neben ihm glitzerte ein Tropfen so hell wie ein Diamant. Fast wurden seine Augen geblendet. Der Mond spiegelte darin wie in geschliffenem Glas. Aber es wurde darüber umher nicht heller. Hinter ihm war die Nacht so schwarz wie Kohle. Der Tropfen behielt das Licht. Es kreiste in seinem kühlen Mund. In freier Klarheit entstand eine unbeschreiblich erstrahlende kleine Welt für sich. »Vielleicht leben auch in ihr Geschöpfe«, dachte der Elf, »halten die Sekunden ihrer Zeit für ein langes Dasein und empfangen unser Himmelslicht in eigenen Lichtherden, aus denen es als Freude wieder strahlt.« Der Tropfen sank und erlosch in der Finsternis am Boden. Dem Elfen kamen die Schwalben in den Sinn, die er bis in die Stunde des sinkenden Abendlichts in schwindelnder Himmelshöhe hatte fliegen sehen. Eine von ihnen war am Tage mit ihm bekannt geworden. Sie hatten sich auf dem Felde getroffen, wo der Vogel am Erdboden Lehm für sein Nest suchte, und die Erzählung der Schwalbe war wie ein strahlendes Bild der fernen Welt in sein Herz gesunken. »Wie mag euch Schwalben die Erde erscheinen, die ihr bewohnt«, dachte er nun in der Erinnerung ihrer Worte. »Wie anders werdet ihr sie kennen und empfinden als ein kleines Bodentier des ebenen Feldes oder als der Mensch? Eure Reise nach dem Süden führt euch Jahr für Jahr über das schimmernde Meer, über welchem, wie über einer unabsehbaren runden Silberfläche, die Sonne rot aufwacht, ihren hohen Strahlenweg geht, einsam über dem tausendfältigen Glitzern und am Abend langsam, feuerrot, in ihr helles Bett sinkt. Dann fliegt ihr allein über der großen Ebene. Das Wasser sieht wie flüssiges Eisen aus, der Himmel im Westen wie durchscheinendes Glas und im Osten kalt und blau, im Wehen der herannahenden Nacht. Wie schön die Schwalbe erzählt hatte. Seid ihr nicht viel mehr als alle? Seid ihr nicht am glücklichsten, ihr Menschen?« fuhr er in seinem Sinnen fort. »Ich lebe unter Tieren und Pflanzen und kann euch nicht erscheinen, aber es zieht mich zu euch, stärker und freier als in jener ersten Nacht, in welcher ich euch erblickte und euer Glück verstand. Ihr Sonnenmenschen, ihr Gesegneten, die ihr geschickt seid, alles, alles zu empfangen. Was macht euch so reich an Frohsinn und Betrübnis? Ich möchte den Grund der Quellen in euch kennen, aus denen die jauchzenden Lichtgaben eures Lachens entspringen und das schwermütige Geheimnis der Tränen. Wie viel Sagen von eurer Herrlichkeit und eurem Elend kennt die alte Welt?« Wie aus tiefer Kindererinnerung stieg über solchen Gedanken in der Seele des Elfen eine Ahnung empor, als habe er schon zu einer anderen Zeit alles gewusst und alles erfahren. »Die Seele ist so alt wie die Welt«, dachte er. »Sie wird zur Erde geboren, um wieder jung zu sein.« Aber kaum glaubte er sich einer Gewissheit zu erfreuen, da zog es aus blauen Tiefen heran wie Wolken, und ihm befiel eine Traurigkeit, so dass er sich aus dem Bereich der Ahnungen und Gedanken in die Welt der Erscheinungen zurückflüchtete. »Leben, oh schönes Leben auf der Erde«, dachte er. Ihm war zumut, als sei er ein Geschöpf aus fremden Regionen der Welt, das nur träumte, es lebte auf der Erde unter ihren Wesen. Es lag am geheimnisvollen Weben der Nacht, dass alles ihm unaussprechlich wunderbar vorkam. und er sprach leise vor sich hin, wie Leute, die viel allein sind, es bisweilen tun und sagte, es muss an meiner Herkunft liegen. Und weil ich ein Fremdling bin, dass ich alle Erscheinungen, die mir begegnen, so groß, so schön und sonderbar empfinde. Wer in seiner Kindheit als ein Geschöpf seiner irdischen Eltern unter seinesgleichen erwacht, der wächst in seiner Umgebung empor, ohne dass ihn die selige Erstaunen befällt, das immer und immer wieder mein Gemüt erschüttert. Anderen werden alle Dinge langsam vertraut, sie gewöhnen sich auch an das Schönste und nehmen es wie ihr selbstverständliches Recht hin. Sie haben sichere Augen und gleichmütige Gedanken, die Erde ist ihre Heimat, und sie wundern sich nur über den Tod, obgleich er das Einzige ist, was sie bestimmt wissen. Alle Geschöpfe, die ich kennengelernt habe, haben mehr Zuversicht und ein größeres Vertrauen der Zugehörigkeit als ich, aber weniger Entzücken. Es muss daran liegen, dass sie die Erde längst gewohnt sind, aber ich kann mich nicht in ihre Wunder finden, denn ich bin niemals mit unbewussten Sinnen durch ihr blühendes Tal geschritten. Als ich die Sterne zum ersten Mal sah, wusste ich, dass es die Sterne waren. Ich erkannte das erste Lachen, das ich vernahm, aber es war meinen Lippen fremd, und der erste Sonnenschein überwältigte mich zu unnennbarem Glück. Auf die anderen aber haben die Sterne schon niedergesehen, ehe ihre Augen sie erkennen konnten. Tränen sind wie Tau auf sie niedergetropft, Tränen der Freude oder des Schmerzes, und sie haben nicht gewusst, was sie bedeuten. Ihnen ist alles vertraut geworden, bevor sie es erkannten. Vielleicht sind sie viel glücklicher unter den Wohltaten ihrer Heimat, die sie blind, ohne Gedanken, hingenommen haben. Es ist gut so, die Pracht der Erde ist so groß, dass ein Mensch sterben müsste, wenn ihre Gewalt eines Tages plötzlich über ihn hereinbräche. Während in dieser stillen Frühlingsnacht sein Herz auf solch seltsame Wanderschaft ging, überkam ihn plötzlich im Wandel von Andacht und Sorge ein geheimnisvolles Erzittern. Und er musste seine Arme ausbreiten, als gelte es, eine liebreiche Fülle zu umschlingen, und er verstand nicht, wie ihm geschah. Er musste an die beiden Menschen denken, die sich in der Sommernacht seines Erwachens umarmt hatten, an alle Blüten, an alle, an die Sonne über den Wiesen und an den Jubel der Vögel im Grünen. Und plötzlich, wie in einer seligen Offenbarung, ahnte er das Wesen der Kraft, die ihn mit allem Leben in der Natur verband, und er musste singen. Er wandte sich in die Weite, die Mondlicht blühte, an die große atmende Natur, die mit ihm ihre Erlösung harrte, und sang. Du bist mein Eigentum, weil ich dich liebe. Kein Sinn ermisst die Fülle meines Glücks. Wie bitte ich die Güte des Geschicks, dass mein Gemüt dem deinen nahe bliebe. Was dir geschieht, das soll auch mir geschehen. O Hort der Liebe, so in dir zu weilen, nun lernt mein Herz in seiner Zeit verstehen, in deiner Anmut seinen Kram zu heilen. Im Osten tauchte ein schmaler Glutstrich auf, und der Elf faltete seine Hände, denn der Morgen kam. Ich werde euch alle sehen und kennen und lieben, wie ihr seid, ihr Irdischen mit mir, dachte er. Das soll mein Glück sein. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jessie Dessau-Roßlau, August 2024.